Deutschlandfunk. Hörspiel. 2001 gab die damals 27-jährige Schriftstellerin und Juristin Julie C. mit dem Roman Adler und Engel ihren bravourösen Einstand. Wir stellen Ihnen heute das Hörspiel zu diesem Roman vor. Für den Funk bearbeitet und in der Regie von Stefan Kannes. Let them say what they want. Just let them say what they want. No matter what you've drawn, or whom you left undone, you are not wrong. Ja, noch ein, zwei Stunden, Jesse. Komm, mein Kleines, nicht meckern. Wann kommst du denn? Bald. Gleich. Kuba, ich glaube, die Tiger sind wieder da. Das ist doch Unsinn. Hör auf damit. Kommst du auch wieder, oder? Natürlich komme ich wieder. Spinn ich rum. Ich spinne nicht. Dann fiel der Schuss. Erst erkannte ich ihn gar nicht als ein Geräusch. Er fuhr mir wie ein Messer ins linke Ohr. Danach begann es zu pfeifen. Jesse? Ich wusste alles sofort. Zu Hause fand ich sie. Das Telefon hatte nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Sie hat sich ins Ohr geschossen. Adler und Engel von Julie C. Ich gehe nicht mehr in die Kanzlei. Vielleicht eine Woche schon, vielleicht einen Monat. In der Hitze fährt die Stadt von mir ab wie eine falsche Haut. Leipzig war nichts weiter als abends mit Jesse durch den Park laufen. Jesse hat mir an meinem ersten Tag in Leipzig ein gelbes Windrad in die Hand gedrückt. Gelb war ihre Lieblingsfarbe. Ich wusste, sie würde niemals etwas Verwertbares zum Abendessen besorgen. Ich war trotzdem gerührt. Wie geht es Ihnen, Max? Max, wie geht es Ihnen? Ich hatte Rufus Anruf längst erwartet. Fein. Der Zeus des Völkerrechts. Dann wundere ich mich, warum Sie nicht arbeiten. Na gut, das geht mir beschissen. Ich erfuhr etwas von einem Unglücksfall. Machen Sie sich keine Mühe. Sie wissen, dass die Firma Sie braucht. Ich rufe an, um daran zu erinnern, dass Sie die Firma brauchen. Ich kann nicht zurück. Max, Sie wissen, dass es nicht vielen Menschen zustößt, nach 9 Wochen Fehlzeit noch zum Bleiben aufgefordert zu werden? Das kann nur jemandem passieren, der bei Ihnen arbeitet. Es ist bestimmt der heißeste Tag des Jahres. Ich werfe mich auf das Matratzenlager und lasse den Kopf nach hinten über den Rand des Polsters klappen. Ich lausche der Pfeife in meinem linken Ohr, die mich wissen lässt, dass Jesse an mich denkt. Quer durch Jessys Pfeifen lächelt mich das Koks an. Jesse hat die Päckchen noch selbst auf den roten Wälzer an der Wand gestapelt. Der Sartorius II mit den wichtigsten internationalen Gesetzen. Ich muss weinen vor Rührung über Jessys Scharfsinn. Schneeweißchen und Rosenrot. Das Bild verschwimmt mir unter den paar Tränen, die Hitze noch hergibt. Ich strecke die Hand nach dem Wälzer aus und stemme ihn in die Luft. Max, der Maxima. Vor 2 Jahren hatte ich mich mit dieser Geste motiviert, wenn ich nicht weiter wusste. Ich sperrte mein Wiener Büro ab und stellte mich mitten in den Raum. Den einen Fuß vorgespreizt, die Haltung eines Standbilds. In der leicht erhobenen rechten den aufgeschlagenen Sartorius II. Ohne den Blick zu senken, sah ich unten an meinem Sockel eine Bronzetafel, auf der stand Max der Maximale. Max der Maximale. Ich kam mir unendlich lächerlich dabei vor, aber es half. Max the Maximal. Rufus hat mich so genannt, der Gottvater des Rechts. Ein paar Monate lang durfte ich meine Beine in den Fußraum der juristischen Business Class stecken, neben einem Mann, der mit Ländern und Nationen umging wie Ärzte mit Kranken. Max, bedenken Sie, Staaten sind wie Personen mit einem durchschaubaren Charakter. Sie haben eine Geburtsstunde, eine Biografie und einen Todestag. Das ist alles. Das ist vorbei. Wir hingen an seinen Lippen und schrieben Gutachten für den Weltfrieden in den Kulissen der Monarchie. Die österreichische Politik hat nicht mehr Bedeutung als ein paar Kinder, die sich Sand in die Augen werfen. Wasser auf die Mühlen. Ich hatte bei Rufus vergessen, dass ich nichts war, obwohl ich erste Erfolge feierte. In den Mittagspausen stürmten die Juniors in Gruppen ins Van Feinsten am Franziskanerplatz. Die edelste Imbissbude der Welt. Carpaccio oder Caprese. Wir warfen uns die Krawatten über die rechte Schulter und trugen Ray-Ban-Sonnenbrillen. Manche ließen sich von ihrem Handy mit Hallo Gott begrüßen. Über Koks wurde gar nicht gesprochen. Er hatte den Sprung geschafft. Max. Für Sie als Deutsche, der sich um eine Stelle in Österreich bemüht, eine Frage. Warum steht die deutsche Außenpolitik den Positionen Ghanas nahe, während es unsere Österreicher eher mit Australien halten? Ich hatte mich nicht bemüht. Einen Tag nach dem zweiten Staatsexamen rief eine Mitarbeiterin von Rufus bei mir an und bot mir einen Job. Bei ihm. Sie nannte ein Monatsgehalt, das mich als Student ein halbes Jahr ernährt hatte. Hier sitzt Ordnung in den Versammlungen und Arbeitsgruppen der internationalen Organisation. Alphabetisch. Also, Germany sitzt immer neben Ghana und Austria neben Australien. Die Delegierten kennen sich persönlich, leihen sich Stifte aus, bringen sich Kaffee mit. Alle Achtung, Max. Ich sehe Sie dann am Montag. Warum hätte ich damals stutzig werden sollen? Ich war Jahrgangsbester. Der Justizminister hatte mir persönlich das Abschlusszeugnis überreicht. Warum sollte Rufus mich nicht für seine Geschäfte mit dem Frieden brauchen wollen? Max, Den Haag möchte Herrn Rasnatovic vors Jugoslawien-Tribunal bringen. Arkan, den Säuberer? Sind Sie überrascht? Rufus war nie irgendwas anzumerken. Schon gar nicht, was er von anderen Menschen hielt. Nun, ich finde, es ist eine Chance. Richtig. Vor allem für Sie, Max. Den Haag möchte ein Gutachten. Sie sind jetzt über ein Jahr hier. Würden Sie sich der Sache annehmen? Ich bot alles auf, um eine internationale Strafverfolgung auf dem Gebiet souveräner Staaten zu rechtfertigen. Rufus ließ mich seine Meinung sehr knapp wissen. Auf einem Gebiet wie dem Völkerrecht, das sich seiner Natur nach durch Schwammigkeit auszeichnet, kann man nur eines sein. Positivist. Aber Arkan ist einer der schlimmsten Verbrecher, die auf der Welt rumlaufen. Max, wir wollen doch unsere Disziplin nicht in Weltpolitik umbenennen. Natürlich hatte er recht. Ich schrieb das Gutachten um und sicherte Arkan ein Leben in Freiheit. Die Arbeit ging weiter. Ich schuftete mit den anderen Juniors um die Wette für ein Kopfnicken von Rufus. Sometimes you're lonely and sometimes you're free. Sometimes you're anybody. Sometimes you're you or me. Some temptation is just around the corner. Sometimes you're in the middle, but sometimes you're at the border. Ja, bitte? Hat jemand eine Botschaft für mich hinterlassen? Es war nach 10 Uhr abends, als Jesse das erste Mal in der Kanzlei anrief. Nein, wenn Sie mir nicht sagen, wer Sie sind. Ich erkannte Ihre Stimme nicht. Am nächsten Tag rief sie wieder an. Hallo Cooper. Gibt es eine Nachricht für mich? Meine Lunge krampfte sich zusammen. Cooper? Als ich klein war, wollte ich immer Cooper genannt werden. Niemand hat mir die Freude gemacht, außer Jesse. Ihr gefiel es. Cooper, gibt es irgendeine Nachricht für mich? Jesse? Natürlich, Jesse. Hat jemand angerufen für mich? Jessie, mein Gott, wir haben uns ewig nicht gesehen. Bist du in Wien? Wo soll ich denn sonst sein? Was weiß ich, unterwegs? Cooper, bist du allein? Bist du allein? Sie fand es nicht seltsam, mich nach 12 Jahren wiederzutreffen. Hier hat jeder sein eigenes Büro. Cooper ist ein großer Mann geworden. Nimmt Rufus eigentlich alles auf? Du kennst Rufus? Ich möchte nicht, dass Rufus uns hört. Hier werden alle Telefonate aufgenommen, zur Sicherheit. Das ist eine große Anwaltskanzlei. Ich weiß. Kannst du es ausschalten? Ich muss sehen. Woher kennst du Rufus? Tschüss. Sie rief nun fast täglich an. Immer fragte sie zuerst nach einer Nachricht. Dann erzählte sie merkwürdige Geschichten von Tigern, durchsichtigen Menschen und Brunnen. Abends, wenn die Sekretärinnen nach Hause gegangen waren. Es hat geregnet. Die Nacktschnecken liegen überall im Hof verteilt. Wie herausgeschnittene Zungen. Engelszungen, die mit dem Regen heruntergekommen sind. Vor allem kleben sie hier im Brunnen. Ich sitze auf dem Rand und werfe Steine runter und warte, dass man den Aufschlag hört. Aber man hört nichts. Einfach nichts. Ich tat immer so, als wäre es ein normales Gespräch. Vielleicht hast du nicht lange genug gewartet? Ich stellte Fragen, als wüsste ich, worum es ging. Obwohl ich nichts verstand, waren mir die Erzählungen merkwürdig vertraut. Ich habe Stunden gewartet. Alle Kiesel habe ich aus dem Boden gekratzt und in den Brunnen geworfen. Es hätten Teile aus Märchen sein können, an die ich mich vage erinnerte. Mach nur weiter. Dann ist er innen voll und steht in einem Krater wie ein Schornstein. Es ist auch sicherer, wenn wir mal Kinder haben. Die können nicht mehr auf den Brunnen hinauf. Und wenn sie doch oben wären, könnten sie nicht hineinfallen. Irrwitzigerweise beglückte mich der Gedanke, dass sie Kinder mit mir wollte. Ich muss jetzt Schluss machen. Setz dich wieder auf deinen Brunnenrand. Sitz ich doch. Was ist das eigentlich für eine Nachricht? Ach, die kommt sowieso nicht mehr. Warum nicht? Shasha und ich hatten dich als Kontaktpunkt für Notfälle vereinbart. Er wollte sich melden. Shasha. Da war er also wieder. Die Kinder im Brunnen würde sie wahrscheinlich mit ihm haben wollen. Und ich hatte mir die absurde Hoffnung erlaubt, Jessie könnte den Kontakt zu ihm verloren haben, nachdem sie damals von der Schule verschwunden waren. Er ist tot. Und ich frage nur weiter nach einer Botschaft, um mir selbst eine kleine Freude zu machen. There's no time, there is only you. Trying to get me and you once got me too. Only you, and you are trying to get me. You will get me soon, then I'll go on. Ich war ein Jahr mit Jessie und Shasha im selben Internat gewesen. 12 Monate. Vor 12 Jahren. Wenn ich errate, ob du ein Vater- oder Muttersöhnchen bist, krieg ich das Bett beim Fenster. Shasha hatte gesehen, wie mich meine Mutter aus ihrem Daimler abgeladen hatte. Ist mir egal, wo ich penne. Ich bin froh, dass ich meinen Alten los bin. Anstrengend? Jedes zweite Jahr ein anderes Land zum Kotzen. Er hatte seinem äthiopischen Diplomatenvater die weitere Gefolgschaft verweigert. Hast du einen Joint? Ich bin blank. Shasha bekam kaum mehr als das Schulgeld. Sein Vater hatte ihm Wichtigeres überlassen. Dicke, schwarze Locken und orientalische Gesichtszüge. Weiter brauchte Shasha nichts. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Will jemand was kaufen? Jessie stand eines Tages nach 10 bei uns im Zimmer, ohne anzuklopfen. Obwohl sie nicht sicher sein konnte, dass keiner von uns wichste oder mit schlackerndem Schwanz herumhüpfte und Luftgitarre spielte. Hi Jessie, du bist spät dran. Ja, will nun jemand was kaufen? Ich frag nur einmal. Was denn? Wie teuer? 150. Ich kapierte erst jetzt, dass es nicht um Haschisch ging. Kein Geld? Gleich auf den ersten Blick erinnerte mich ihre Frisur an Sonnenstrahlen. Wo kommst du eigentlich her? Ich wollte nicht mehr in Heime für Essgestörte, obwohl da ja nur Mädchen sind. Jessie starrte mir auf einen Punkt zwischen meinen Augenbrauen. Ja, vielleicht hatte ich dort einen meiner großen Picke. Das ist Max. Er sieht scheiße aus, ist aber okay. In welchem Haus bist du untergebracht? Sie ist im Haus Morgenland. Das hier ist Abendland. Max ist mein privater Philosoph. Jesse hatte sich auf den Schreibtisch gesetzt und rauchte. Sie war klein. Unwirklich klein. Ein Haarkranz um ihr Gesicht vergrößerte es etwas, aber ihre Hände und Füße waren die eines Kindes. Ihre Augen starrten erwachsen aus dem Gesicht. Es war in der Nacht dieses ersten Tages, als ich eine erste Ahnung davon bekam, was Cherchar an Jesse fand. Du läufst wohl immer barfuß, hm? Sie antwortete nicht, sondern hob ihren Blick wieder auf den Punkt zwischen meinen Augenbrauen. Unwillkürlich griff ich nach oben und verbrannte mir mit der Zigarette die Haare. Scheiße. Schade. Ich hätte euch gern was verkauft. There's no time, there is only you. Jesse hing wie eine Klette an Cherchar. Jede Minute, in der er ihre Anwesenheit duldete, verbrachte sie bei ihm. Es war, als wäre gleich am ersten Tag eine Mechanik eingeschnappt, mit zufriedenem Klicken. Wenn ich die beiden zusammen sah, musste ich immer an Metall denken, an ein entsichertes Maschinengewehr, das Cherchar unablässig im Visier behielt. Sie störte sich nicht an den Mädchen, die in rasantem Wechsel sein Bett frequentierten. Sie reagierte nicht auf die Art, wie er an seiner Unterlippe tupfte und dabei den Kopf schräg hielt, dass ihm eine lange schwarze Locke ins Gesicht fiel. I've never been the one who's here to stop you from your loving feelings for someone. I will never let you down, but no one ever could have known what it takes to be with you. What it takes to be with you. Sie sprach fast nichts und ihr Blick folgte ihm überall hin. Kalt. Cooper! Das Erste, was ich dachte, war, sie sieht genau aus wie immer. Wie immer. Als könne sich jemand 12 Jahre lang nicht verändern. Der leuchtend gelbe Haarkranz. Die zu weite Hose? Ich war zu früh dran, hatte ein paar Minuten gewartet und blickte instinktiv in die richtige Richtung. Sie kam von der anderen Kanalseite her auf die Brücke zu, nicht aus der Innenstadt. Ein Eis in der linken Hand, wie früher. Ich hatte geglaubt, es würde keinen Unterschied machen, sie zu sehen, nachdem ich in den vergangenen Wochen beinahe täglich mit ihr telefoniert hatte. Es machte nicht nur einen Unterschied, es war ein Schock. Ich wollte auf der Stelle umkehren, zurückrennen in mein Büro, Anrufe von ihr sperren lassen. Es war zu spät. Cooper! Obwohl die Franzensbrücke belebt war, hatte Jesse mich über die Dächer der Autos hinweg erspäht. Cooper! Ich winkte zurück und Jesse ließ das Eis fallen und sprang auf die Fahrbahn. Ich war ganz verwirrt. Ich konnte mir ausrechnen, dass sie 26 sein musste. Sie hätte 20 sein können, 16, eigentlich sogar 12. Sie oszillierte in verschiedenen Altersstufen, je nach Lichteinfall. Sie hatte einen Ausdruck in den Augen, der zu müde war für ein Kind. Es ist eine große Freude, dich zu treffen. Sie betrachtete meinen schwarzen Anzug, befühlte die Aufschläge meines Sakkos. Siehst wie ein richtiger Geschäftsmann aus. Sie umarmte mich langsam, legte den Kopf gegen meine Brust und drückte zu. Jesse war winzig in meinen Armen. Ich hatte seit Ewigkeiten nichts so Winziges angefasst. Eigentlich wollte ich jetzt schon in Grönland sein. Es ist wegen der Stille und der Abwesenheit von Farben. Eigentlich alles wie immer. Ich habe ein Buch zu Hause von der Arktis. Das Meer ist dunkelgrau. Es glänzt und sieht dickflüssig aus. Eisberge schwimmen darin, wie Burgen und Paläste. Und weißt du, wie die Stille ist? Genau, totale Stille. Ja, es wäre gut für meine Augen und für meinen Kopf. Mann, Cooper, behandle mich doch nicht wie ein kleines Kind. Du willst da doch gar nicht hin. Ich glaube, ich habe mehr als genug. Jesse und viel Geld? Ich hatte einfach nicht daran gedacht, dass sie die ganze Zeit für ihren Vater gearbeitet haben könnte. Ich wohne am Praterstern. Komm doch heute Abend vorbei. Und du musst deine Jacke sauber machen. Da ist Eiscreme dran. Sie schlüpfte unter meinem Arm durch und verschwand sofort im Verkehr. Ich ruf dich an! Sie war schon über zwei Fahrspuren und rannte Richtung Innenstadt. Vielleicht zu ihrem Vater. Ich hatte die Jahre über nie viel an Jesse gedacht und schon gar nicht an ihn. Herbert. Kurz bevor Jesse und Cherchar von der Schule verschwanden, hatten wir ein paar Tage in seiner Wiener Wohnung verbracht. Im ersten Bezirk, Herrengasse oder irgendwo ums Eck am Graben. Wenn Herbert noch dort wohnte, dann war Rufus' Kanzlei nur ein Steinwurf entfernt. Herbert muss eigentlich immer in meiner Nähe gewesen sein. Bei seinem besten Pferd im Stall. Damals war ich nur Hilfsjockey. Und auch das nur, weil Chachars Ehrgeiz nicht einmal für den Führerschein gereicht hatte. In den Sommerferien fahre ich mit Jesse nach Wien. Willst du mit? Ihr braucht ein Auto, hm? Max, was willst du? Du bist dabei. Es machte mir nichts aus. Ich war daran gewöhnt zu tun, worum man mich bat. Ich wunderte mich nur, dass Jesse aus Wien stammte. Wie sehe ich aus? Jesse hatte sich vor der Fahrt die Fingernägel lackiert, sodass sie sich wie 10 kleine, runde, rote Käfer von der Kopfstütze des Beifahrersitzes abhoben. Mit diesen Nägeln siehst du aus wie eine vom Kinderstrich. Er hatte nicht bemerkt, dass Jesse ganz schnell den Kopf zum Fenster wandte. Wir hörten Musik. Alle Fenster waren heruntergekurbelt. 30 Grad im Schatten. Die Wohnung von Jessys Vater war ein Palast. Erster Bezirk mit Marmortreppe und Fahrstuhl ins Wohnzimmer. Die Temperatur war auf über 40 Grad gestiegen. Krankenwagen heulten. Die Alten starben. Jessie sonnte sich. Wir saßen über der Stadt. Sie hatte immer kurze weiße Baumwollshirts an, auf deren linke Seite die Umrisse einer schwarzen Bulldogge gedruckt waren. Nicht rot, sondern dunkelte in verschiedenen Graustufen Richtung Schwarz, als würde sie am ganzen Körper von einer dicker werdenden Staubschicht bedeckt. Am dritten Tag stand sie mit einem Spazierstock und einem Fernglas vor mir und buxierte mich auf dem Balkon. Gib mir das Gewehr. Erst verstand ich nicht. Dann reichte ich ihr den Spazierstock. Nicht die Schärfe verstellen. Sie drückte mir das Fernglas in die Hand. Ich hob das Glas in die Richtung, die sie angepeilt hatte, und mir knallte die Kuppel der Karlskirche unerwartet nah ins Gesicht. Peng! Jesse emittierte einen Rückstoß und riss den Spazierstock senkrecht in die Luft. Die Tauben flogen auf. Das Fernglas zeigte mir ein paar Pflaumenfedern, die langsam auf den Sims herunterflatterten. Was siehst du? Habe ich getroffen? Oh Mann, was soll denn das? Cherchar stand hinter uns in der Balkontür. Jesse rutschte von der Brüstung. Sie verstaute Stock und Fernglas in der Garderobe. Das Glas habe ich später mitgehen lassen. Am nächsten Tag stand plötzlich ihr Vater in der Wohnung. Na, meine Große? Herbert? Hey, Kleine. Hey, raus. Hinter Herbert war ein schmaler, leicht schlitzäugiger Mann aufgetaucht. Er war gut 10 Jahre älter als Jesse. Ihr Bruder Ross. Mich beachtete er gar nicht. Er fixierte Cherchar. Ihr lasst es ja gut gehen in meiner Wohnung, das freut mich. Immerhin gibt es ja einen Grund, dass wir hier sind. Ja, ja. Ihr macht Ferien mit meiner Tochter. Und alles Weitere in meinem Arbeitszimmer. Er ließ uns vorangehen. Auf der Schwelle schlug mir kalte Luft entgegen. Es musste eine Klimaanlage geben. Herbert setzte sich an den Schreibtisch. Ross lehnte an einem Regal und fixierte weiter Cherchar. Seit wann hast du einen Führerschein? Ich habe keinen Führerschein. Was? Jesse, bist deppert? Sie hörte nicht auf, an ihren Füßen zu kratzen. Ihre Fingernägel waren schon ganz schwarz. Jesse! Kleine, wie seid ihr denn hergekommen? Mit dem roten Fiat. Und wer ist gefahren? Cooper ist gefahren. Ja, und was macht dann der andere da? Wolltest du doch. Herbert stand auf und hockte sich neben sie. Sofort ließ sie sich zur Seite kippen und rollte sich zusammen. Herbert kauerte wie ein großes, aufrechtes Ei neben Jesse, einem viel kleineren liegenden. Ich hätte ihn umstoßen wollen, doch Ross hockte sich dazu. Draußen vom Fenster grinsen die gelben Löwen. Wollen wir auf die weißen Wölfe warten? Okay. Vater wollte nur wissen, wer fährt. Cooper fährt. Max eigentlich. Herbert wandte sich mir zu, als sei nichts gewesen. Na gut. Dann macht ihr das eben zusammen. Jesse, hast du noch was übrig? Alles verkauft. Super, super, super. Herbert zog einen Frischhaltebeutel aus der Schublade und winkte uns heran. Ach, Quatsch. Heilige Scheiße. C17H21N04. Er schaufelte mit einem winzigen Löffel zwei Häufchen Pulver auf eine kleine Glasscheibe und legte ein goldfarbenes Röhrchen daneben. Ich saugte so heftig, dass alles auf einmal verschwand und mein linkes Auge zu tränen begann. Was ist mit dir? Sie nicht. Herbert hatte mich nicht verstanden. Ich brauche keine Drogen. Ich bin krank im Kopf. Die Wirkung überraschte mich noch im Stehen. Ich war mit den Antworten zufrieden. Ich war mit allem zufrieden, weil ich alles verstand. Ich wollte hinausrennen, um die Menschen zu belehren. Ich wollte ein Bild malen und gleichzeitig die Wohnung aufräumen. Alle Gegenstände ordnen in einem geometrischen System zueinander führen. Ich hätte Herbert von seinem Balkon stürzen sollen. Oder Shashar oder Ross. Sie aus dem System entfernen wie etwas Unwesentliches. Aber ich setzte mich neben Jesse auf den Teppich. Sah sie an mit einem Blick, der mir selbst in die Augen brannte. Plötzlich ergriff sie meine Hand. Ihre Finger waren so klein, dass sie nicht meine ganze Hand, sondern nur Mittel- und Ringfinger fassten. Es war das erste Mal, dass ein Mädchen meine Hand nahm. Aber was ist mit ihr? Sie trifft euch in Bari, gibt euch die Tickets und begleitet euch nach Wien zurück. Okay. Herbert wollte die Frage nicht verstehen. Und hat der Abend gemessen. Und was ist nun mit ihr? Jesse kommt mit. Jesse kam immer mit. Und keiner wusste, warum. Sie selbst auch nicht. Sie hatte Shashar. So war es vor 12 Jahren gewesen. So hätte es immer weitergehen müssen. Nun sollte Shashar tot sein. Das hatte Jesse am Telefon gesagt. Sie brauche nicht mehr auf eine Nachricht zu warten. Shashar sei tot. Ich zog die Gittertür des Fahrstuhls zu. Praterstraße 61. Jesse hatte ihre eigene Hausnummer nicht gewusst. Aber ihre Beschreibung war treffend. Ein Haus wie ein Schiff. Der Fahrstuhl ruckte an. Im halbblinden Spiegel neben der Schalttafel fiel mir ihr Eiscrememund auf. Ein weißer Fleck an meinem Revers-Ansatz. Jesse war wirklich sehr klein. Auf mein Klopfen öffnete sie ohne Gruß. Komm rein. 5 Zimmer. Das Parkett spiegelte wie ein See bei absoluter Windstille. Alle Räume waren unbenutzt, bis auf eine kleine Kammer. An den Wänden lagen ein paar Kleidungsstücke, ein paar leere Wasserflaschen und ein mit Klebeband verschlossener Karton. Zu den Zimmern dieser Wohnung passten Nummern besser als Namen. Die Zimmer tragen ab jetzt eine Nummerierung von vorn nach hinten, damit wir uns zurechtfinden. Einverstanden? Cooper, ich hab gelernt. Mein Leben lang haben sie Jambo um mich gekümmert. Das hat sich als Fehler erwiesen. In der Küche stand nichts außer einem Kühlschrank. Ich machte mir sofort Sorgen, wie sie hier über die Runden kam. Nichts zu essen? Im Kühlschrank lagen nur ein paar Plastiksäckchen mit weißem Pulver. Für den Straßenverkauf abgefüllt. Willst du was? Ich nehme nichts mehr. Na sowas. Schön hast du es hier. Was stellen wir den Telefonanschluss? Ja, mach dir über das Telefon keine Sorgen, ich kann das regeln. Jesse fehlte nicht das Geld, sondern die Fähigkeit, es für die lebensnotwendigen Dinge einzusetzen. Willst du einen Apfel? Cooper, traust du mir nicht für Mutter? Dann bedien dich. Sie lachte und schüttete meine ganze Aktentasche auf den Boden. Terminkalender, Tageszeitung, Zigaretten. Der Apfel rollte unter den alten Herd. Sie rollte die Zeitung zusammen und angelte ihn aus dem Staub hervor. Sie biss hinein, ohne ihn abzuwischen. Oh. Das ist ja der Eisverkäufer. Übers Kinn lief ihr ein bisschen Blut aus dem ausgetrockneten Spalt in der Unterlippe. Schmeckt komisch. Sie schmierte das Blut an der Zeitung ab. Die wollte ich noch lesen. Wer ist denn der Eisverkäufer? Sie tippte auf das große Foto auf der Titelseite. Arkan, der Säuberer in Belgrad interviewt. Ich hatte die Zeitung wie jeden Morgen in die Aktenmappe gestopft und noch keinen Blick hineingeworfen. Jesse, kennst du jemanden auf dem Bild? Es war kein Monat her, dass ich die Akte Raschnatovic für das Den Haag-Gutachten auf dem Tisch hatte. Ich hatte ihm auf Rufus' Wunsch einen völkerrechtlichen Persilschein ausgestellt. Das Ferkelgesicht grinste zwischen vier anderen Militärs. Der blutige Fingerabdruck von Jesse schwebte über Arkan in Heiligenschein. Jesse, wer ist der Eisverkäufer? Sie kauerte sich auf dem Küchenstuhl zusammen. Das ist ein Bekannter von Ross, meinem Bruder. Ich weiß, wer Ross ist. Arkan hatte zu Beginn der 90er Jahre eine Konditorei in Belgrad. Sicher gab's da auch Eis. Machen wir jetzt was Schönes? Kennt Ross Arkan? Ist der Eisverkäufer der, der so grinst? Ja. Wir können noch mal raus. Heute ist es zu spät. Ich glaubte damals noch, man könnte in meiner Welt über einen Völkermörder Gutachten schreiben. Aber nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, das ist ein Bekannter meines Bruders. Ich muss gehen. Cooper. Pass auf, Jesse. Ich komme morgen wieder und dann hilfst du mir bei einem wichtigen Projekt, ja? Was denn? Wir werden Briefe an die Weltbevölkerung senden. Alle sollen an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit aus ihren Häusern treten und in dieselbe Richtung losrennen. Alle? Alle. Und wozu? Wie, wozu? Natürlich wird sich die Weltkugel unter unseren Füßen zu drehen beginnen und wir fahren wie der Bär auf dem Ball ins Weltall hinaus und suchen uns ein besseres Sonnensystem. Cooper, du hast immer so verrückte Einfälle. Ich hatte noch nie in meinem Leben verrückte Einfälle gehabt. Ich fing gerade erst damit an. Als ich die Wohnung verließ, fror ich. An Jesse hing der Sommer fest. Ich kann mich an keine andere Jahreszeit mit ihr erinnern. Jesse war ein Sonnensegel. Neben ihr verwandelte sich die Hitze in Körpertemperatur. Ich weiß nicht, ob sie das je bemerkt hat. Der erste Sommer endete in Herberts Klimakammer. Er war laut geworden und Jesse hatte sich auf dem Boden zusammengerollt wie ein Ei. Als ich aus Herberts Arbeitszimmer torkelte, brannte mir die Hitze die Farben weg. Aber der Sommer war vorbei. Wir sollten für Herbert auf Tour gehen. Ohne Jesse. Er bestand darauf, abends essen zu gehen, obwohl es noch zum Erbrechen heiß war. Prost! Eure Jungfernfahrt muss doch begossen werden. Während die anderen die Karte studierten, ließ Herbert mich die Strecke auswendig lernen. Wien, Zweigler. Villach raus, Plattenpass und Tornetto, 23 Uhr, 4. Ross bestellte Weinbergschnecken als Vorspeise. Und als Jesse das hörte, krampfte sie die Hände ins Tischtuch, bis die Dekoration verrutschte. Die Gäste an den Nachbartischen herübersahen. Alle Schnecken sind meine Freunde. Ich wollte wieder fragen, was mit ihr ist, aber der Kellner kam und Jesse zog das Tischtuch glatt. Die Panzerung entdeckten wir erst am nächsten Tag an der Tankstelle. Vor der italienischen Grenze sollten wir nochmal auffüllen. Danach war es streng verboten, Tankstellen oder Rasthöfe anzusteuern. Der schwarze Wagen glich einer Mischung aus Geländewagen und Transporter. Ich zeigte Cherchard die Panzerung, führte seine Finger über das dichte Netz aus Stahlschnüren auf den Innenseiten der Türen. Kann uns doch scheißegal sein. Es war eine Folter. Die Panzerglasfenster ließen sich nicht herunterdrehen. Eine Klimaanlage gab es nicht. Meine Augen schmerzten vom Zusammenkneifen. Ich hatte die Sonnenbrille vergessen. Keine Ausflüge, keine Tankstellen, keine Verzögerungen. Cherchard hatte außer Alkohol nur Chips und Schokoriegel gekauft. Mein Magen schmerzte vor Hunger. Ich aß eine Tüte Chips leer. Das ist ein Job, kein Urlaub. Ich hätte ihn umbringen können. Ich hatte keine Idee, wie ich uns beide heil nach Bari bringen sollte. Für dich ist es kein Job, sondern eine Spazierfahrt. Ich kann nicht mehr, kapierst du das? Nur noch 7 Stunden. Mann, halt's Maul! Kurz vor Bari wurden wir dann auf einem Parkplatz den Wagen los. Wir pinkelten, es war stockdunkel. Cherchard war vor mir fertig. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass er keine Unterwäsche trug. Hey Mann, das glaubst du nicht! Der Parkplatz sah genauso aus wie vorher. Nur eine Stelle hatte sich verändert. Die Stelle, an der unser Auto gestanden hatte. Du hast den Schlüssel stecken lassen, du verdammter Schwanzlutscher! Vergiss es! Am kleinen Finger meiner rechten Hand, die zwischen Daumen und Zeigefinger noch meinen Schwanz hielt, baumelte der Schlüssel. Diese verwichsten Ithaka! Nach 2 Stunden kamen wir endlich weiter. Wir erreichten den Bahnhofsplatz von Bari in einem kleinen Wagen um 2:30 nachts. Die junge Fahrerin hätte Cherchard wie üblich auch noch weiter mitgenommen. Rieche doch mal die Luft. Das ist Bari. Wir haben immer noch das Auto verloren. Wo ist Jesse? An den Wänden des Bahnhofs saßen ein paar Interrailer mit Gitarre. Gibt es hier vielleicht mehrere Bahnhöfe? Quatsch, die muss hier sein. Wir sind nur eine halbe Stunde zu spät. Da tauchte Jesse wie eine Sonne aus der Unterführung am Bahnhof auf. Wieso starrst du mich so an? Wir essen noch was und dann müssen wir so schnell es geht nach hinten zurück. Ein Messer stach mir in die Eingeweide. Das Wasser lief mir aus dem Hintern. Es gab kein Problem. Cheshire verspeiste einen Burger. Hör zu, Arschloch, warum erklärst du mir nicht, was hier abgeht? Damit du es nicht verbocken kannst. Wie bitte? Was willst du? Hat doch alles geklappt. Eine perfekte Choreografie. Geklappt? Ich bin bei krepiert vor Angst. Du machst zu viel Wind. Maxchen, du hast einen Führerschein und damit sind bereits alle Qualitäten aufgelistet, die dich auszeichnen. Du machst Ferien hier, für mich geht es um die Zukunft. Du willst in Zukunft für Herbert arbeiten? Das ist der beste Job auf der Welt. Deshalb hängst du mit Jesse rum. Das Mädel liebt mich. Und Liebe ist immer egoistisch. So haben wir alle gewonnen. Du bist ein verdammtes Schwein. Er drehte sich die Haare lässig zu einem Zopf zusammen, der sofort wieder auseinanderschoss. Er lachte. Und als Jesse vom Klo zurückkam, freute sie sich, dass sie ihn lachen sah. Nach diesem Sommer verschwanden sie von der Schule. No matter what they say, or whom you did betray, no matter what they see, I see you. Was gibt es heute? Reis. Seit ich in Jessys Versteck am Praterstern kam, hatten sich ein paar Details in der leeren Wohnung verändert und darauf war ich stolz. In der Nähe der Tür hatte ich einen Nagel eingeschlagen, an den ich meine Jacke hing. Vom Straßenverkauf am Naschmarkt brachte ich eine Kiste Bücher mit. Jessie beruhigte es manchmal, wenn ich ihr vorlas. Wichtig war nur, dass die von mir gesprochenen Wörter haargenau mit der Schrift übereinstimmten. Und ich hatte sie ins Reisessen gewöhnt. Oh nein, nicht Kant. Können wir nicht Nietzsche dazu haben? Kant gab es doch gestern schon. Das ist noch nicht alle. Wir müssen es auch brauchen. Die Hauptwerke Kants gehören nicht nur zu den Inhaltsreichsten, sondern auch zu den schwierigsten in der Weltliteratur. Das ist gar kein echtes Kant. Das ist nur Kant-Aroma. Natürlich, so weiß kann man echtes Kant nicht nehmen. Das ist zu schwer. Dann hätten wir auch Nietzsche haben können. Von Nietzsche haben wir auch nur das Aroma. Ich hielt das Buch hoch. Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Jessie lachte so sehr, dass ihr die Reiskörner aus dem Mund fielen. Ja. Hat sich mit Cheshire den Windes verändert? Cheshire ist tot. Wie ist es passiert? Ich wollte dich damals in der Imbissbude in Bari etwas fragen. Und? Warum mag mich Cheshire nicht? Er mag dich. Er ist jeder andere Menschen. Mehr kann er nicht. Er hat wohl einen Schaden. Ich weiß nicht, ob ich das sagte, weil ich gehofft hatte, er könne wirklich tot sein. Ein Schaden. Das verstehe ich. Jesse, was tust du hier in dieser Wohnung? Was ist mit Herbert und Ross? Herbert und Ross bringen mich um, wenn sie mich finden. Ach, Gott, freut mich. Es sind dein Vater und dein Bruder. Jetzt nicht mehr. Du brauchst es ja nicht zu glauben. Immerhin haben sie auch Cheshire umgebracht. Und dich wollen sie bestimmt auch bald. Cooper, ich komme allein nicht klar. Ich besuchte meine Wohnung nur noch zum Kleidertausch. Immer wieder nahm ich mir vor, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Abends wie gewohnt zu bleiben, wenigstens bis 10 oder 9. Aber schon um 6 tauchte Jessie vor mir auf. Das Bild, wie sie in der stillen Wohnung hinter der Tür sitzt und auf mich wartet. Und um 6:30 hielt mich nichts mehr auf meinem Stuhl. Ich wollte mit Rufus darüber sprechen. Aber es war klar, dass Jessie sich versteckt. Und ich hatte Rufus' Namen aus Jessies Mund gehört. Sie kannte ihn. Woher? Hast du heute schon was gegessen? Ja. Darf ich raten? Vorsichtig hob ich ihr T-Shirt bis über den Bauchnabel und schnupperte. Was machst du da? Ich finde heraus, was du gegessen hast. Durch die Bauchdecke willst du das riechen? Ja. Zum Glück konnte Jessie nichts essen, ohne sich aufs Hemd zu tropfen. Orangen. Das stimmt. Wie machst du das nur, Cooper? Darf ich dich mal anfassen? Nein. Ihm hättest du es erlaubt. Warum willst du mich immer anfassen? Weil es schön ist. Ja, für dich vielleicht, aber nicht für mich. Okay, lass uns nicht mehr darüber reden. Musst du den Frauen anfassen? Nein. Ja, das ist gut, weil ich nämlich nicht mit dir kann. Und du musst trotzdem bei mir bleiben, weil ich sonst niemand habe. Wo du schon eine Orange hattest, gehst du mit mir etwas essen? Gleich. Es ist nicht schön, Jessie. Ja. Jessie zog aus ihrer Jeans den Artikel mit dem Arkan-Interview und den zwei kleinen Blutflecken. Ich habe den Eisverkäufer bei den Großmüttern getroffen. Ich habe sie Großmutter genannt. Ich sollte zu ihnen kommen. Herbert hat mich angerufen. Erst mit dem Flugzeug und dann mit dem Jeep. Ein paar Tiger haben uns am Flughafen abgeholt. Ross machte keine Witze, was bedeutet, dass er Angst hatte. Es war matschig und hat überall gestunken. Es war ein schlechter Flughafen, nicht wie in Bari. Waren diese Tiger jung und gut rasiert morgen statt einer Aftershave? Ja. Warst du auch mal da? Vielleicht. Wir sind dann in einen Wagen mit schwarzen Scheiben gestiegen. Und als ich drin saß, bemerkte ich, dass man noch nicht raussehen konnte. Wir sind eine Ewigkeit gefahren. Das Haus war eigentlich eine Schule von Männern umstellt. Die hatten Skimasken auf und Cowboyhüte drüber. Lächerlich sah es aus. Ross hat mir dann den Weg beschrieben und mir eine riesige Tüte Weintrauben in die Hand gedrückt. Ich bin fast immer durch einen Raum gekommen, in dem 100 Gesichter vom Fußboden zu mir raufstarrten. Männer, Frauen und Kinder. Ausweisdokumente. Hinter Jessies Stirn lagerten Bilder, die ich nur aus Berichten der Menschenrechtsorganisationen kannte. Einmal blieb ich stehen und warf meinen Personalausweis dazu, mit dem Gesicht nach oben. An der Grenze hatte ich ihn dann nicht mehr. Ross ist ziemlich ausgeflippt. Ich hätte alles gegeben, um für eine Sekunde in ihren Kopf hineinsehen zu können. Wie es ihr gelang, die Ereignisse ohne jedes Hinterfragen, ohne Interpretation im Gedächtnis zu behalten. Abgetrennt von allem, was sie über Radio, Zeitung, Fernsehen in irgendeiner Weise mitbekommen haben musste. Die Großmütter waren ganz hinten in einem Raum zusammengedrängt. Ihre Sachen lagen auf dem Boden. An einer Wand standen diese Bettmützen, Lederschlaufen am Kopfende. Die Großmütter starrten mich an, als wäre ich ein Geist. Die meisten waren so alt wie ich. Dann fing ich an. Ich musste so lange Trauben essen, bis sie auch welche wollten und dabei ein bisschen von mir erzählen. Ich habe ihnen immer erzählt, dass ich die Tochter von einem wichtigen Mann bin, dass ich mit ihm arbeite und einen anderen liebe, mit langen schwarzen Haaren. Den Großmüttern hat es gefallen, von ihm zu hören. Dann habe ich ihnen die gute Nachricht gesagt. Mein Vater, der sehr wichtig ist, hat etwas versprochen. Jede von ihnen kommt raus, die 5 Weintrauben schlucken kann. Aber unzerkaut. Das ist schwierig. Aber die meisten schaffen es schon nach ein paar Versuchen. Sie gaben sich schreckliche Mühe. Ich erklärte ihnen, dass sie mit vielen anderen Menschen zusammen über die Grenze gebracht würden. Ich habe ihnen dann beim Rasieren geholfen. Der ganze Kopf. Warum denn rasieren? Damit man sie wiederfindet zwischen den anderen. Wozu die Weintrauben? Das Training natürlich. Damit sie danach die Plastikbeutelchen schlucken konnten. Du weißt doch, dass Herbert mit Drogen handelt. Ich hatte kurz überlegt, sofort Den Haag anzurufen. Hallo, ich kenne eine neutrale Augenzeugin des Guns-for-Drugs-Handels, eine Westeuropäerin, weder Täter noch Opfer. Dieses Ereignis hätte die gesamte Arbeit des Tribunals revolutionieren müssen, hatte ich geglaubt. Und die Medien. Evakuierung von Flüchtlingen unterstützt organisierte Kriminalität. Und an Rufus hatte ich plötzlich denken müssen. An seine Ablehnung jeder internationalen Strafverfolgung in der Jugoslawien-Frage. Cooper, willst du nicht hören, wie die Geschichte zu Ende geht? Einmal habe ich den Großmüttern wieder von meiner Arbeit erzählt. Dass wir von Italien aus mit dem Boot fahren. Eine von ihnen war sehr nett. Sie wollte schon ihr ganzes Leben lang mal nach Italien. Sie hieß Martha. Ich versprach ihr, dass ich sie mal mitnehmen würde. Plötzlich hat sie meine Hände gepackt und gerufen, ich soll schwören beim Liebsten, was ich habe. Ich habe mich erschrocken und auf Shershas Leben geschworen. Ich bin sofort rausgegangen und habe Ross gesagt, dass wir jemanden mitnehmen müssen. Bevor Ross antworten konnte, ist einer der Männer zu uns gekommen und hat Hut und Maske abgesetzt. Das war der Eisverkäufer, nach dem du dauernd fragst. Er sagte, kein Problem, zeig mir, welches es ist. Wir sind zusammen wieder rein und ich sagte, es ist Martha. Er hat sie am Ohr gepackt, sein Messer gezogen, das Ohr abgeschnitten. Es ging ganz leicht, das andere auch. Martha hat nicht mal geschrien, sie versuchte nur die Hände an den Kopf zu pressen. Der Eisverkäufer hat mir die Ohren zugeworfen und gesagt, da hinein kann ich ab jetzt meine Lügen erzählen. Dann schoss er Martha mitten ins Gesicht. Eines ihrer Ohren war an der Wolle meines Pullovers hängen geblieben und fiel in den Staub, als ich losrannte. Ich hatte auf Shershas Leben geschworen. Als Jesse sich aufrichtete, wünschte ich, sie wäre auf dem Tisch liegen geblieben. Über ihre Stirn liefen Linien, die vom Kerzenlicht zu Gräben ausgebaut wurden. Ihr Mund stand eingezäunt in der Mitte eines Faltentors. Später habe ich mich mit Herbert gestritten. Er sagte, er regelt das und wir machen weiter. Ich habe geschrien und er hat gefragt, ob ich wieder eingesperrt werden will. Und da hat Ross die Hand gehoben. Na gut, hat Herbert dann gesagt, für Jesse also nur noch die normale Route, über die Adria. Ich wollte zu Shershar und ihm erklären, dass wir sofort nach Grönland mussten. Obwohl ich wusste, dass er sterben würde. Ich hatte ja auf sein Leben geschworen. Wollt ihr nicht nach Grönland? Er sagte, wir brauchen nur etwas mehr Geld, bevor wir aufbrechen. Mindestens so viel, wie wir immer im Boot hatten. Und dann seid ihr weg mit dem Boot? Beim übernächsten Mal, ja. Wir mussten doch erst nach Wien zurück. Er ist dann nicht mitgefahren, weil er tot ist, weil sie ihn umgebracht haben. Ich widersprach nicht, obwohl ich nicht daran glaubte. Konnte sein, dass er inzwischen tot war. Aber dass er mit Jesse auswandern wollte, war undenkbar. Den Vorfall nutzen, um mit angemessener finanzieller Ausstattung auszusteigen, das ja. Vielleicht hatte er Angst, dass Jesse überschnappte und er seinen Job als gut bezahlter Gefährte ohne Abfindung verlieren würde. Vielleicht hatte er sie auch verraten. Und vielleicht wusste Jesse das auch. Vielleicht. Am nächsten Tag telefonierte ich mit Rufus. Rufus, es gibt möglicherweise einen Zeugen für den Guns-for-Drugs-Handel. Soll ich mit Den Haag sprechen? Wann kommen Sie denn zurück? Es war natürlich kompletter Unsinn, direkt mit Den Haag sprechen zu wollen. Ich war einfach auf seine Reaktion gespannt. Max, um Gottes Willen. Die Drogenfrage ist und bleibt eine Nebensache. Sie wissen, wie schwierig es ohnehin schon ist, einen internationalen Konsens in der Balkanfrage herbeizuführen. Ja, soll ich den Kontakt abbrechen? Nein. Das müssen wir schon hübsch protokollieren. Ich komme auf Sie zu. Und bitte fassen Sie das Telefon bis dahin nicht an, Max. Die Leitung war tot. Ich versuchte, noch ein paar Akten zu ordnen. Nach 2 Stunden fuhr ich zu Jesse. Hörst du das? Jesse saß auf dem Küchenstuhl und schaute über meine Schulter auf den Flur. Ich höre sie kommen. Nichts hörst du. Ich habe Adlerohren. Adler haben keine Ohren. Siehst du das Auto? Ganz hinten auf der anderen Seite des Vatersterns zwischen den Bäumen? Dort stehen viele Autos. Ja. Dann klingelte Jessys Funktelefon. Sie rannte ins Zimmer 5 und presste den Hörer ans Ohr. Ja. Mit wem sprichst du? Sie ließ den Hörer fallen. Steif wie ein Parkinson-Patient im Endstadium. Ich schleifte sie hinter mir her zurück ans Fenster. Guck, es ist alles in Ordnung. Es ist spät und totenstill. In dem Moment öffnete sich die Fahrertür eines Autos hinter dem Praterstern. Ein Mann stieg aus. Cooper. Er ist aber doch tot. Jesse, gib mir das Fernglas aus der Tasche. Mit der einen Hand hielt ich Jesse fest. Mit der anderen versuchte ich, die Schärfe einzustellen. Weißt du noch, wann wir das Fernglas zuletzt zusammen benutzt haben? Ein hilfloser Versuch der Beruhigung, aber die Ähnlichkeit der Situation und der Hauptakteure war zu verblüffend. Ich hab's doch geschworen. Auf sein Leben. Der Mann, der neben dem Auto seinen Rücken dehnte, hatte lange, schwarze Locken. Er fasste sich mit beiden Händen in die Haare am Hinterkopf und drehte sie zu einem Zopf, der sofort wieder auseinandersprang. Like a picture in the dark down below. Max. Im Nachtschränkchen in Zimmer 4. Sie war plötzlich ruhig geworden und sah mir ins Gesicht. Ich lief ins Zimmer 4 und fand im Nachtschränkchen die Einzelteile eines G3, geputzt und sortiert. Ich rannte zurück und begann mit fliegenden Händen das Gewehr zusammenzusetzen, wie damals als Soldat auf dem Übungsschießstand. Ruhig, ruhig, wir lösen das Problem ein für alle Mal. Als ich aufsprang, sah ich den Mann an der roten Ampel stehen inmitten des Pratersterns. Und ich hörte das Brummen eines LKWs in einiger Entfernung. Ich ließ das Rohr einrasten und verzichtete auf den Mündungsfeuerdämpfer. Keine Zeit. Ich legte an. Tief Luft holen, zur Hälfte ausatmen, Lunge fixieren. Nach 2 Sekunden hatte ich ihn perfekt im Visier. Wer ist das? Über meinem Kopf war das Deckenlicht angegangen. Jesse stand neben der Tür, eine Hand am Schalter und sah mich an wie ein Hund, dessen Futterschüssel gerade gefüllt wird. Blitzschnell wandte ich mich wieder der Straße zu. Der Mann war abrupt stehen geblieben, hatte das Gesicht erhoben und sah zu mir herauf, zum einzigen erleuchteten Fenster der ganzen Fassade. Und ich wusste, dass er Cherchar war. Und ich hatte das unbegründbare Gefühl, dass er wusste, wer ich war. Und er sprang. Er landete mitten auf der Straße, hatte die Hände erhoben, wie um den Kopf zu schützen. Er wollte weiterrennen bis zur nächsten Hausecke. Gleichzeitig drückte ich ab. Es passierte nichts. Ein Knacken im Magazin. Den Lastwagen bemerkte ich erst im letzten Moment. Die Hupe dröhnte wie ein Nebelhorn. Cherchar wurde erfasst und zur Seite geschleudert. Ich riss erschrocken das Gewehr hoch, als wollte ich einen Rückstoß imitieren. Er sprang. Er landete mitten auf der Straße, hatte die Hände erhoben, wie um den Kopf zu schützen. Er wollte weiterrennen bis zur nächsten Hausecke. Gleichzeitig drückte ich ab. Es passierte nichts. Ein Knacken im Magazin, den Lastwagen bemerkte ich erst im letzten Moment. Die Hupe dröhnte wie ein Nebelhorn. Cherchar wurde erfasst und zur Seite geschleudert. Ich riss erschrocken das Gewehr hoch. Peng, getroffen. Die Bremsen des LKWs kreischten. Jesse tauchte neben mir am Fenster auf und ein paar Sekunden lang starrten wir auf das dunkle Bündel da unten. Ist er tot? Natürlich. Er war doch schon tot. Wenige Stunden später las ich es in der Morgenzeitung. Mann überfahren am Praterstern. Bisher nicht identifiziert. Unfallhergang unklar, Alkohol nicht im Spiel. Ich rief im Büro an und erfuhr, dass Rufus in der Uno City sei und machte mich auf den Weg, bevor er mich holen ließ. Er kam aus dem Sitzungssaal irgendeines Ausschusses und legte mir einen Arm um die Schulter und drückte mich für einen Moment an sich. Max, Sie schwenken uns jüngstens nicht mehr viel von Ihrer Zeit. Sie riskieren Ihren Verstand, Ihren Job, Ihr Leben. Kommen Sie hier entlang. Ich hatte erwartet, er würde mich in die Cafeteria führen, doch wir fuhren ins Souterrain und steuerten auf ein winziges Zimmer neben der Fluchttür zu. Die Schallschutzkabine. Ein komplett abhörsicherer Raum. Er kam sofort zur Sache. Wir beide wissen, dass man solche Vorkommnisse gemeinhin einen Unfall nennt. Es war kein Unfall. Getötet wurde ein Drogenkurier. Ein Mann, der seit über 10 Jahren sein Geld nur durch kriminelle Geschäfte erwarb. Rufus, ich kenne Herbert. Er ist der Vater einer Freundin und ich bin recht sicher, dass Sie ihn auch kennen. Und der Tote war einer von seinen Männern. Herbert wird sich dafür interessieren und die Polizei wird sich auch dafür interessieren. Ich bin gekommen, um zu kündigen. Ganz langsam. Aber ich bin Jurist. Ein Mann ist tot. Langsam. Cherchar ist tot. Jetzt ist aber gut. Kommen Sie zu sich. Hätte ich die Balkangeschichte auspacken sollen? Ihm alles ins Gesicht sagen, was ich von Jesse gehört hatte und abwarten, wie er reagierte? Aber ich wusste, wie er reagieren würde. Es war sinnlos. Absolut sinnlos. Ich erkläre Ihnen mal etwas. Wir machen hier Völkerrecht. Und Sie, Max, sind ein Teil von uns. Sie wissen, wer Ihnen den Job verschafft hat. Sie sollten ihm dankbar sein. Ich wusste nicht, dass mir jemand den Job verschafft hatte. Und als es mir dämmerte, wollte ich es nicht mehr wissen. Sie haben sich in Sachen verwickelt, die Sie nicht verstehen. Herbert ist seit 20 Jahren mein Freund. Sein Handelsgeschäft ist nicht der Punkt. Herbert kennt ein paar Leute und weiß, wie er mit ihnen umgeht. Max, Sie müssen mich richtig verstehen. Wir unterbinden hier den Dritten Weltkrieg. Sie glauben doch nicht, dass die Menschheit ohne die Vereinten Nationen, ohne Abrüstungsabkommen und Atomverträge die letzten 50 Jahre überlebt hätte? Solange ein Mann dazu beiträgt, das Schlimmste zu verhindern, schaut man ihm nicht im Einzelnen auf die Finger. Herbert könnte seine Position noch gegen die Menschen verwenden, aber er nutzt sie für den Frieden. Wollen Sie sagen, dass Herbert deshalb nichts von den Justizbehörden zu befürchten hat? Oh nein. Malen wir uns aus. Ein junger, ehrgeiziger Staatsanwalt erhielte von Herberts Unternehmungen Wind. Er würde sich die Hände reiben vor Glück. Dann könnten wir hier oben das eine oder andere Rädchen einen Millimeter weiter drehen. Er machte eine Handbewegung, als betätige er einen Heizungsknopf. Und dann sehen wir, ob der Streber von seinen Vorgesetzten zurückgepfiffen wird. Wenn der Streber aber auch noch ein Schreihals ist und sich in die Sache verbeißt, dann wird das Ganze schnell zu einem Politikum und wir ziehen uns zurück. Er zog beide Hände an den Körper, als hätte er sich an der imaginären Heizung verbrannt. Ich nickte. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich muss nachdenken. Herbert, lass ihn noch etwas ausrichten. Sie werden sich bei mir um die Versetzung in eine Außenstelle bemühen. Sie werden Wien verlassen. Vermuten Sie nicht, dass es für mich keine Einbuße bedeutet, aber ich konnte Sie nicht abschlagen. Und in Leipzig werden Sie wirklich benötigt. Ach, und bevor Sie abreisen, werden Sie Jesse in der Baumgartnerhöhe abliefern. Man weiß doch Bescheid. Was? Max, seien Sie ehrlich zu sich. Diese Entscheidung ist notwendig. Das Mädchen ist krank. Ohnehin tun Sie in Ihrer Situation am besten daran, meinen Vorschlägen zu folgen. Und ab heute wird keiner dieser Namen mehr erwähnt, nicht in diesem Haus. Und jetzt lassen Sie uns sehen, dass wir hier rauskommen, bevor wir ersticken. Er öffnete die Tür und ich trank die frische Luft wie Wasser. Ich räumte noch am selben Tag meinen Schreibtisch. Es kamen keine Anrufe mehr. Niemand fragte nach mir. Als ich gegen 6 das Büro verließ, war das Vorzimmer leer. Ich steckte den Schlüssel mit einer mir unbekannten Leipziger Adresse ein. Ich verabschiedete mich von niemandem und ging, als sei ich ein zufälliger Besucher gewesen. Cooper, du kommst spät. Jetzt ist erst 6:30. Trotzdem. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Ich konnte nicht sicher sein, ob sie tagsüber nicht mit ihrer Familie telefoniert hatte. Nicht schon irgendetwas wusste. Ich habe gearbeitet. Und ich wusste nicht, ob sie sich an den Abend davor, an Cheshire, den LKW, das Gewehr und den Praterstern erinnerte. Ich habe geputzt und aufgeräumt. Schau dich um. Vor Rührung brachte ich kaum meinen vorbereiteten Satz über die Lippen. Was hältst du von einem Spaziergang? Ist es Wind? Oh ja. Wenn man Jesse Wind versprach, konnte sie nicht widerstehen. Frierst du? Ja, schon den ganzen Tag. Aber es ist egal. Vielleicht ein bisschen raus. An den Stadtrand. Ja. Jesse folgte mir widerstandslos in den 16. Bezirk. Ich roch bereits die Kläranlage. Es waren nur noch wenige 100 Meter bis zur Klinik, als sie mit ihrer Faust nach meinem Ringfinger griff. Da ist doch der Aussichtsturm. Da möchte ich hin. Ach nein, der Wind und der Gestank. Doch, doch, bitte. Sie stürmte schon durch den Wald zum Aussichtsturm. Los, komm schon. Jesse war bereits auf der Plattform, als ich begann, die Metallstufen zu erklimmen. Oben wurde der Wind zu einem kleinen Sturm. Er sang mehrstimmig in den Rohren. Ich bin ein Schiff und schäume. Wir fahren nach Grönland. Sie begann, sich mit ganzem Gewicht zurück und wieder vor gegen das Geländer zu werfen. Ich bin ein Schiff und schäume. Wir fahren nach Grönland. Sie arbeitete mit ganzer Kraft. Ihre Fingerknöchel traten weiß hervor. Schweiß perlte auf ihrer Stirn. Sie wich mir aus. Nur den Rhythmus prallte gegen das Geländer. Ein Schiff und Fanggrün. Die Bewegungen des Turms beruhigten sich, bis er wieder stillstand. Jessys Gesicht war feucht. Ich war nicht sicher, ob sie mich erkannte. Ihr Kopf sank zur Seite Und als ich sie aufhob, wehrte sie sich nicht mehr. Sch, ganz ruhig. Ganz ruhig, ich gehe doch nicht weg. Mit Jessie auf den Armen rannte ich die Treppe hinunter. Wie im Zeitraffer tauchten die langgestreckten Gebäude der Baumgartner Höhe vor mir auf. Der Parkplatz war leer, das Häuschen vom Pförtner erleuchtet. Ein paar Minuten später trat ich wieder aus der Pforte. Jessie war in dem Raum hinter der Glastür auf die Knie gefallen und hatte den Namen gebrüllt, den sie für mich hatte. Cooper! Cooper! Ich hörte es noch, als ich allein irgendein Treppenhaus hinunterlief. In jeder Hand ein Taschentuch, trocknete ich mir die Schläfen, Haare, Stirn, Hände. Ich blieb auf dem Parkplatz stehen. Es war ein Auto dazugekommen. In der offenen Fahrertür lehnte Jessies Bruder. Verdammte Scheiße. Schickt Herbert dich? Spinnst du? Ich hab dich schon immer für einen Versager gehalten, aber das übersteigt alles. Herr Rufus hat es mir aufgetragen. Na und? Mir war nicht mal klar, dass Rufus und Herbert sich kennen. Wie blöd bist denn du eigentlich? Denkst du, du hast den Job wegen deiner schönen blauen Augen bekommen? Wofür dann? Du bist damals nach Bari gefahren. Du gehörst zu uns. Wir hätten dich gebraucht. Egal. Ich dachte, du liebst sie, du Arschloch. Natürlich liebe ich sie. Dann hol sie da raus. Und wenn du es nicht für sie tust, dann tu es für dich, für deine eigene Laufbahn. Nimm sie mit nach Leipzig, dann hast du eine Chance, dass man dich in Ruhe weiterleben lässt. Aber Rufus hat gesagt... Rufus. Rufus will Ordnung schaffen. Er hat nie verstanden, warum Herbert überhaupt jemanden wie Cher Schafe sich arbeiten lässt. Wenn ich mit ihr zusammenbleibe, dann lässt man uns in Ruhe? Dafür wird Herbert sorgen, wenn Jessie es will. Er hat Cher Schafe toleriert, für Jessie. Er wird dich decken, für Jessie. Und wenn ich nicht will? Dann wirst du beweisen müssen, dass du mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun hast. Das glaubst du doch selbst nicht. Auf mich kommt's nicht so sehr an. Jessie hat uns ein Problem beschert und wir sind alle hysterisch. Cherchar ist tot? Das kann euch doch egal sein. Leider nicht. Wieso? Jessie und Cherchar wollten mit ein bisschen Geld aussteigen. Nicht mal das hat geklappt. Die Einzige, die Cherchar wirklich gebraucht hat, war doch Jessie. Vergiss es. Jessie hat die Firma in wirkliche Schwierigkeiten gebracht. Ja, das geht dich nichts an. Hol sie einfach da raus. Liebe sie und lass sie nie was anders spüren. Zu Herbert und mir wird sie nicht zurückkommen. Wieso hast du Cherchar nicht dermaßen gehasst? Vielleicht, weil er glaubte, für nichts im Leben bezahlen zu müssen. Max, du bist ein Psychopath. Ich drehte um und holte Jessie zurück. Sie hatten sie schon ruhig gestellt. Ein paar Stunden später kam sie im Wagen nach Leipzig wieder zu sich. Weißt du, Cooper, ich würde Rufus schützen, aber nicht mich. Niemand auf der Welt kann dich schützen, wenn dein eigener Vater hinter dir her ist. Ich pass auf dich auf. Du? Jessie, in Wahrheit ist es genau andersrum. Man hat es mir erklärt. Sie werden mich wegen dir in Ruhe lassen. An meinem ersten Tag in Leipzig stand ich mit dem gelben Windrad von Jessie vor der Kanzleichefin. Ich hatte es nicht über mich gebracht, das Feuer in die Tasche zu stecken. Ihr seid schon komische Typen in Wien. Völkerrecht ist auch kein richtiges Recht. Übermorgen haben Sie bereits die Gerichtszulassung für Leipzig. Ich bin hierher versetzt worden, weil ich aus privaten Gründen unkündbar bin. Verstehen Sie, ich bin hier auf dem Abstellgleis, nicht um zu arbeiten. Sie irren sich. Sie hatte recht. Bald kamen die ersten Dokumente zur EU-Osterweiterung. Ministerialbeamte wollten ins europäische Integrationsrecht eingeführt werden. Max, halten Sie sich fest. Rufus schickt Ihnen die Konzepte zur EU-Reform für ein Gutachten. Ich war wieder im Geschäft. Ab und zu rief Rufus an und nannte mich Max the Maxima. Ich wollte nicht wissen, wem ich da eigentlich half, die Grenzen zu öffnen. Um 7 ging ich nach Hause und in den Nächten mit Jessie spazieren, die entschieden hatte, nie wieder bei Tag das Haus zu verlassen. Sie teilte die Woche nach den Eissorten, die ich auf dem Heimweg von der Tankstelle mitbrachte. Es ist Schokoladentag? Ja, Schokoladentag. Gestern war auch Schokolade. Nein, gestern war Karamell. Du lügst. Okay, zweimal Schokolade hintereinander. Es gab nichts anderes mehr. Das geht doch nicht. Da hätte ich doch heute genau dasselbe machen müssen wie gestern. Habe ich aber nicht. Was war denn heute anders? Ich habe einen Brief bekommen. Von Ross? Ja. Sie sprach nie über diese Briefe. Ich fand manchmal Asche im Spülbecken. Sie verbrannte sie offenbar sofort. Und? Was schreibt er? Weißt du, vielleicht probiere ich doch auch mal Zitrone. Für den Mittwoch. Das beherrschte Jessie perfekt. Es war, als hätte ich gar nichts gesagt. Sie leckte vorsichtig an ihrem Eis. Jessie, tu mir den Gefallen und beiß doch ab. Du kannst die Schokoladenschicht nicht durchlecken. Das Vanillezeug läuft schon wieder unten raus. Nein, die Schnecken können auch nicht abbeißen. Sie können auch nur ganz langsam kriechen. Sie schaute zu mir hoch und strahlte wie eine kleine Sonne. Ihr Gesicht klebte und es blieb Straßenstaub dran hängen. Sie war glücklich. Es sah zumindest so aus. Well, someone wrote me a letter full of harmony and gold, like the sun now and it's shining, and it conquers the cold, like the sun now and it's shining. And it conquers the cold. Ja, noch ein, zwei Stunden, Jessie. Hm? Komm, mein Kleines, nicht meckern. Wann kommst du denn? Bald. Gleich. Cooper, ich glaube, die Tiger sind wieder da. Das ist doch Unsinn, hör auf damit. Du kommst doch wieder, oder? Natürlich komme ich wieder, spinn nicht rum. Ich spinne nicht. Ross lehnt auf meinem Küchentisch und wischt sich den Schweiß von der Stirn und spult das Band zurück. Frag jetzt bloß nicht, wie ich an dieses Band gekommen bin. Auch die Leipziger Kanzlei ist eine Kanzlei von Rufus. Hast du wenigstens das begriffen? Wer sind die Tiger? Das müsste ich dich fragen. Max, ich will wissen, was hier los war. Ich habe meine Arbeit für Rufus gemacht und Jessie hat sich gefreut, wenn ich abends nach Hause gekommen bin. Gib mir irgendeinen Hinweis. Ich weiß nicht, ob sie wer angerufen oder einen Brief geschrieben hat. Ich habe sie nicht gekannt. Sie hat mich nach Bedarf in ihre Welt eingebaut wie ein Gummimotor. Mich genauso wie alle anderen. Mit einer Ausnahme. Und die ist auch dort. Max, du kennst die Zusammenhänge nicht. Ich konnte dir in Wien nicht alles sagen. Als sie mit Schercher und dem Geld durchgebrannt ist, hat sie unsere komplette Struktur lahmgelegt. Kontaktadressen, Bankverbindungen, Zwischenlager. Sie hat den Server mit einem Kennwort abgeriegelt. Sie wollte etwas gegen uns in der Hand haben, um sich zu schützen. Dabei hat ihr Herbert ihr nie in Haar gekrümmt. Sie hat es nicht für sich getan, sondern für Schercher. Das hättet ihr merken müssen. Max, das ist vorbei. Ich will wissen, warum sie sich erschossen hat. Weil es nicht vorbei ist. Weißt du, dass mir damals mit einem Schlag klar wurde, wie sehr ich mich in Jessie verliebt hatte? Damals nach dem Barisommer am ersten Schultag, als Jessie und Schercher nicht mehr da waren. Max, wir müssen doch rauskriegen, was passiert ist. Du hast doch das Tonband und du kannst alle deine Wiener Freunde durchklingeln. Jessie hat zu dieser Uhrzeit immer genau dort gesessen, wo du jetzt sitzt. Vorm Küchentisch. Und auf jeden Fall das Fenster offen. Ich hätte gesagt, Jessie, machen wir einen Spaziergang, es ist Wind. Sie wäre dann sofort aufgesprungen mit einem Strahlen im Gesicht. Draußen auf der Straße hätte sie meine Hand ergriffen und so lange gekämpft, bis sie meinen Mittel- und Ringfinger zu fassen bekommen und die Faust darum geschlossen hätte. Ich bücke mich und fange an, zerknüllte Taschentücher und Zigarettenkippen vom Boden aufzuheben. Ich öffne das Fenster, werfe Kippen und die Taschentücher hinaus und lehne mich über die Fensterbank. Ross schließt die Tür und dann höre ich nur noch den Verkehrslärm. Adler und Engel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. And you ask me, what's your name? And I say, whatever you want it to be. And you say, fine. What's with friends? And I say, fine. What's your name? And you say, friend. Musik Julia Hummer. Es spielten Max Fabian Busch, Jesse Julia Hummer, Cherchard Matthias Walter, Ross Harald Schrott, Herbert Ernst Konarek, Rufus Dieter Mann, Anwältin Liv Juliane Barin. Ton André Lühr. Schnitt Christian Grund. Technik Holger König und Bernd Gengelbach. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Hörspielbearbeitung und Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.